Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gibt es manche, die Allah recht geleitet hat. Und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irregehen bewahrheitet hat. So reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war.